In dem CDU-Programm geht es viel um Armut, denn sie war ja überall. Wirtschaftliche Not kann man durch zwei Verfahren zu überwinden suchen, heißt es da. Die Planwirtschaft will die Armut gerecht verwalten und verteilen. Die Marktwirtschaft will die Armut überwinden. Es sei besser, sich durch einen Notstand hindurchzuarbeiten, als sich durchzuhungern. Der Leistungswettbewerb, so nahmen die Autoren an, würde alles gerechter machen. Durch Leistungswettbewerb und Monopolkontrolle werden wirtschaftliche Machtpositionen zerstört. Die Mächtigen, glaubte man, würden sich so lange bekämpfen, bis sie alle ungefähr gleichmächtig wären. Dann müssten sie ihre ähnlich verteilte Macht nutzen, um den Armen zu helfen. Sicherheit zu fordern ist das Recht des wirtschaftlich Schwachen. Sicherheit zu gewähren ist die Pflicht des wirtschaftlich Starken.